nicht so gerne klatschen. Komm und klatsch mit mir. Ich möchte so gerne klatschen. Komm und klatsch mit mir. Alleine macht's mir keine Freude. Am schönsten ist es, wenn wir beide klatschen, klatschen, klatschen. Ich möchte so gerne stampfen, komm und stampf mit mir. Ich möchte so gerne stampfen, komm und stampf mit mir. Alleine macht's mir keine Freude. Am schönsten ist mir. Ich möchte so gerne gehen, komm und geh mit mir. Alleine macht's mir keine Freude. Am schönsten ist es, wenn wir beide gehen, gehen, gehen. Ich möchte so gerne hüpfen, komm und hüpf mit mir. Ich möchte so gerne. Komm und tanz mit mir. Ich möchte so gerne tanzen. Komm und tanz mit mir. Alleine macht's mir keine Freude. Am schönsten ist es, wenn wir beide tanzen, tanzen, tanzen. Ich möchte so gerne spielen. Komm und spiel mit mir. Ich möchte so gerne spielen. Komm und spiel mit mir. Alleine macht's mir keine Freude. Am schönsten ist es, wenn wir beide.